In der darauffolgenden Nacht, sie war ebenso sternenklar wie die drei vorhergehenden, standen alle Mitglieder der Bruderschaft, einschließlich der drei Tiefsinnenden, zur festgesetzten Stunde auf den Dächern des Klosters und blickten mit zurückgebeugten Köpfen in den Nachthimmel empor. Auch Atreo und Xayide, die beide nicht wussten, was Bastian vorhatte, befanden sich unter ihnen. Bastian aber kletterte auf den höchsten Punkt der großen Kuppel hinauf. Als er oben stand, schaute er weit herum, und in diesem Augenblick sah er zum ersten Mal fern, fern am Horizont und im Mondlicht feenhaft schimmernd, den Elfenbeinturm. Er nahm den Stein Alt-Sahir aus seiner Tasche, der mild leuchtete. Bastian rief sich die Worte der Inschrift ins Gedächtnis zurück, die an der Tür der Bibliothek von Amagant gestanden hatten. Doch spricht er meinen Namen noch ein zweites Mal, vom Ende zum Anfang, verstrahl ich 100 Jahre Leuchten in einem Augenblick. Er hielt den Stein hoch empor und rief: Rihastla! Im gleichen Moment gab es einen Blitz von solcher Helligkeit, dass der Sternenhimmel verblasste und der dunkle Weltraum dahinter erleuchtet wurde, und dieser Raum war der Speicher des Schulhauses mit seinen altersschwarzen mächtigen Balken, dann war es vorüber. Das Licht von 100 Jahren war verstrahlt, Alt-Sahir war ohne Rest verschwunden. Alle, auch Bastian, brauchten erst eine Weile, bis ihre Augen sich wieder an das schwache Leuchten des Mondes und der Sterne gewöhnt hatten. Erschüttert von der Vision versammelten sich alle schweigend im großen Lehrsaal. Als letzter kam Bastian. Die Mönche der Erkenntnis und die drei Tiefsinnenden erhoben sich von ihren Plätzen und verneigten sich tief und lange vor ihm. »Es gibt keine Worte«, sagte Shirkri, »mit denen ich dir für den Blitz der Erleuchtung danken könnte, großer Wissender. Denn ich habe auf jenem geheimnisvollen Speicher ein Wesen meiner Art erblickt, einen Adler.« »Du irrst dich, Shirkri«, widersprach ihm mit mildem Lächeln die eulengesichtige Ushtu. »Ich habe genau gesehen, dass es eine Eule war.« »Ihr beide täuscht euch«, fiel er Yisipu mit leuchtenden Augen ins Wort. »Das Wesen dort ist mir verwandt. Es ist ein Fuchs.«